Incommunicado von Michel Raimon. Gelesen von Fabian Neithart und Dennis Kröger. Teil 12. Delete. 9 Uhr morgens, unterwegs nach Kassel. Mein Handy läutete. Es war Max. Hey Mann, coole Aktion gestern bei MTV Germany, sagte er. Besser noch als in Italien. Man tut, was man kann, sagte ich. Und das scheint eine Menge zu sein. Oh, danke. Joe ist ein netter Kerl, oder? Du kennst Joe? Er lachte. Klar, das ist ein alter Freund von mir. Er bringt immer wieder mal eine Band von mir auf MTV Deutschland unter. Dafür sorge ich immer dafür, dass er eine gute Zeit hat, wenn er nach London kommt. Du, ich muss Schluss machen. Ich melde mich wieder, sagte ich und legte auf. 9.30 Uhr. Mein Handy läutete. Ein junger Mann aus Prag war dran. In perfektem Englisch erklärte er mir, dass er unser Konzert in Prag besucht hatte und das klasse fand. Und dass er das Radiointerview gehört hatte und auch das klasse fand. Und dass er einen Merchandising-Versand in der Tschechischen Republik betreiben würde. T-Shirts von Britney bis Biohazard, sagte er. Aufkleber, Aufnäher, Fahnen, alles Mögliche. Und ich mache viel für lokale tschechische Bands. Da kümmere ich mich um die ganze Herstellung und das Design. Und? Ich möchte das für euch machen. Was, T-Shirts? Das ganze Programm. Soundinistas Merchandising? Fragte ich und musste lachen. Klar, warum nicht? Tja, warum eigentlich nicht? Ich rufe zurück. Wie Eugene wohl reagieren würde. Elvis' Erfolg ist die Blaupause für die moderne Medienindustrie. Wenig später perfektionieren die Beatles die Vermarktungsmaschinerie aus Alben, Live-Auftritten, Filmen und perfekter, totaler Inszenierung. Als sie das erste Mal in die USA fliegen, erwarten sie am Flughafen bereits 200 Journalisten zur Pressekonferenz. Einer fragt, was ist das Geheimnis ihres Erfolges? Und Ringo Starr sagt, wir haben einen Presseagenten. Wenige Stunden später hört das ganze Land die Beatles im Radio, sieht sie im Fernsehen und liest über sie in der Zeitung. Da kennen die Pilzköpfe von Amerika noch nicht mehr als den JFK Airport und ein Hotelzimmer. 2 Tage später treten sie in der großen Samstagabendshow von Ed Sullivan auf CBS auf und spielen im Wohnzimmer von 74 Millionen Amerikanern. Elvis gratuliert ihnen zu ihrem Erfolg. Sie absolvieren in der folgenden Woche Auftritte in einigen Städten im Osten, treffen kurz aber medienwirksam Muhammad Ali, der noch Cassius Clay heißt, treten am nächsten Samstag wieder bei Ed Sullivan auf und fliegen nach gerade mal 10 Tagen wieder nach England, wo sofort die Dreharbeiten zum Film Yeah, Yeah, Yeah losgehen. Während sie vor der Kamera stehen, zeigt der Marketingausflug Wirkung. Die Beatles belegen die ersten 5 Plätze der amerikanischen Singlecharts. Das Konzept lässt sich wunderbar diversifizieren. Die Beatles sind nett. Also gibt's vielleicht eine Marktnische für Bad Boys. Die Wahl fällt auf die Rolling Stones. Man produziert eine Platte mit 12 Songs, darunter 10 Coverversionen. Mick Jagger und Keith Richards lernen in einem Club John Lennon und Paul McCartney kennen, saufen eine Nacht mit ihnen und überreden sie, ihnen einen Song zu überlassen. Wanna Be Your Man wird die 2. Single der Stones. 9.50 Uhr, Kaffeepause. Ich erzählte es ihm und den anderen. Cool, sagte Anna. Eugene lachte zunächst nur. Merchandising. Ich glaube, wir machen was richtig. Du hast nichts dagegen? Warum sollte ich? Kommerz und so? Ach was, habe ich je etwas gegen das Geldverdienen gesagt? Ein paar Fans werden darauf vielleicht skeptisch reagieren. Ein paar Journalisten auch, sagte ich. Ich bin nicht gegen Merchandising, aber ich will alles durchdenken. Ich will nicht, dass wir Sympathien verspielen, nur weil wir ein paar Euros mit T-Shirts verdienen. Was ist der Unterschied zwischen uns und einem Major-Label, wenn wir zu denselben Marketingmaßnahmen greifen? Das tun wir ja nicht. Wir kritisieren an den großen Medienkonzernen nicht, dass sie Geld verdienen, sondern ihre Machtkonzentration. Wir prangern die schleichende Unterwanderung der Demokratie an. Ich glaube nicht, dass die Machtkonzentration in unseren Händen schon bedrohliche Ausmaße annimmt, wenn wir nun T-Shirts und Aufkleber drucken, oder? Und wenn es so wäre, wäre es die Aufgabe anderer, uns zu bekämpfen. Ruf den Typen an, er soll uns ein paar Entwürfe schicken. 10.30 Uhr, mein Handy läutete. Es war Harald, der Veranstalter des Konzerts in Kassel. Wieder mal ein alter Freund von Eugene. Wir sollten dort in einem für unsere Verhältnisse gar nicht mal so kleinen Club namens Musiktheater auftreten. »Seid ihr ja schon unterwegs?«, fragte er. »Ja«, sagte ich, »wir sind sogar gleich da.« »Gut, sehr gut. Ich möchte die Location verlegen, und wir werden einen etwas ausgiebigeren Soundcheck machen müssen.« »Warum?«, fragte ich. »Weil seit gestern unser Telefon heiß läuft«, sagte Harald. »Wir hätten ein paar hundert Karten verkaufen können, aber ins Musiktheater passen gar nicht mal so viele Leute. Also habe ich die Stadthalle gemietet, da gehen 2000 Leute rein.« »2000?« Mir fiel fast das Telefon aus der Hand. »Naja, 1000 in die große Halle, das reicht auch. Und keine Sorge, es ist alles gecheckt. Ein Freund von einem lokalen Radiosender kommt vorbei, um euch heute Nachmittag noch zu interviewen. Und ich habe ein Dutzend Jugendliche angeheuert, die vor allen Schulen und am Unicampus Flyer verteilen. Und außerdem, MTV wiederholt seit gestern Abend beinahe jede Stunde eure Aktion. Wir werden die Halle schon füllen.« »Okay«, sagte ich, »kein Problem.« Aber so ganz glauben konnte ich es nicht. 10.55 Uhr. Mein Handy läutete wieder. Haralds Freund vom Radio rief an, wollte ein Interview mit Anna. »Klar«, sagte ich, »kommen Sie vorbei. Wir sehen uns gerade die Bühnentechnik in der Stadthalle an.« Der Journalist, ein rotwangiger Typ namens Jens, rückte eine Stunde später mit Übertragungstechnik an. »Wir machen das live«, sagte er. Anna, Eugene, Jens und ich zogen uns in die Garderobe zurück. Er telefonierte nochmal mit seinem Sender, testete die Technik. Dann kam das Go. Er hielt Anna das Mikrofon unter die Nase. »Wir melden uns hier live aus der Stadthalle Kassel, wo heute Abend ein außergewöhnliches Konzert stattfinden wird. Die Soundinistas werden auftreten, jene Band, die den internationalen Musikkonzernen den Krieg erklärt hat. Anna, die Sängerin, sitzt mir gegenüber.« »Hallo«, sagte sie. »Sie wurden ja verklagt, weil sie bei ihren Konzerten Schweigeminuten abhalten, was angeblich die Rechte eines großen Konzerns verletzt. Werden Sie das heute wieder tun?« »Selbstverständlich«, sagte Anna. »Wir haben keinen Grund, auf unsere Rechte zu verzichten.« Eugene wollte etwas sagen, aber ich gab ihm einen Schubs mit dem Ellenbogen und beugte mich zu seinem Ohr. »Lass Anna reden. Sie ist die Sängerin, sie war auf MTV.« Er nickte und hielt den Mund, obwohl ihm das an einigen Stellen ganz offensichtlich sehr schwer fiel. Anna dagegen genoss es, im Mittelpunkt zu stehen. Als das Interview vorbei war, gingen Jens und Eugene als Erste hinaus ins Freie. Eugene war es wohl ein Bedürfnis, noch ein paar wichtige Details loszuwerden, und er redete intensiv auf den Journalisten ein. Anna lächelte mich an. »Danke.« »Wofür?« »Dass du Eugene gebremst hast.« »Das ist mein Job als Pressesprecher«, sagte ich. »Trotzdem sollte ich mich erkenntlich zeigen«, flüsterte sie in mein Ohr, bevor sie begann, an meinem Nacken zu knabbern. Nach außen tun die Beatles und die Rolling Stones so, als wären sie die Antipoden der Musikwelt. Und die Musikjournalisten transportieren diese Marketingmasche brav in ihren Massenmedien. Tatsächlich unterscheiden sich die Bands eher wie Persil von Dixan. Aber Millionen Konsumenten fallen auf die Werbung und die gesteuerten Medienberichte herein und machen die Zugehörigkeit zur richtigen Fangemeinde fast zur Glaubensfrage. Aber Fan kommt bekanntlich von Fanatic. Und Fanatiker sind immer leicht zu manipulieren. Die industrielle Wertschöpfungskette sieht nun so aus. Die Band A von Label B schreibt den Soundtrack zum Film C von Studio D. Das Movie läuft in der Kinokette E, der Song geht auf Radio F in Heavy Rotation. Band und Hauptdarsteller geben Interviews in Magazinen G und für Fernsehsender H. Und dahinter stehen immer dieselben Konzerne. Der Film macht uns Lust auf die Platte oder CD, der Musiksender macht uns Lust auf die Kinokarte, das Magazin empfiehlt uns das zweistündige Making-of-Special im Fernsehen. Und ein paar Monate später versuchen alle zusammen, uns einzureden, dass wir den Director's Cut auf der VHS bzw. inzwischen DVD oder Blu-ray Edition unbedingt brauchen. Die Konzerne sind gut geölte Maschinen zur Reproduktion von Ideen. Sie sind Fertigungsstraßen für Moden und Trends. Sie sind die Brutkästen, aus denen unsere kollektiven Jugenderinnerungen stammen. Das Resultat sind immer gleichklingende Musik, immer gleich gestrickte Filme und immer die gleichen Gefälligkeitsinterviews mit denselben Promis in zum Verwechseln ähnlichen Magazinen. Was haben Adorno und Horkheimer gesagt zu einer Zeit, als Elvis, John und Paul, Mick und Keith am Höhepunkt ihrer Karriere waren? Alle Massenkultur unter dem Monopol ist identisch. Zum Glück hielten wir uns nicht lange mit dem Vorspiel auf, denn kaum 30 Minuten später bekamen wir schon Besuch. 7 oder 8 Jugendliche im Alternativ-Look, sozusagen Post-Post-Hippies, standen plötzlich vor dem Bus. »Anna, kommst du mal runter?« rief Eugene. »Was gibt's?« fragte sie, ohne sich zu bewegen. Sie lag in meinem Arm, den Kopf auf meiner Schulter und die Augen geschlossen. »Autogrammwünsche«, rief Eugene. Mit einem Ruck setzte sie sich auf. Überrascht sah sie mich an. Dann lächelte sie. »Geh schon«, sagte ich, »du bist jetzt ein Star.« Sie schlüpfte in ihre Jeans, streifte ihr T-Shirt über und stürmte die Stufen nach unten. Ich drehte mich noch einmal um, kuschelte mich in den Polster und atmete tief und zufrieden ein. Die Luft roch nach Annas Schweiß. Jean-Baptiste Laurent de Lambert aus dem Vorwort der Enzyklopädie. Bei der lexikalischen Zusammenfassung alles dessen, was in die Bereiche der Wissenschaften, der Kunst und des Handwerks gehört, muss es darum gehen, deren gegenseitige Verflechtungen sichtbar zu machen und mit Hilfe dieser Querverbindungen die ihnen zugrunde liegenden Prinzipien genauer zu erfassen. Gegen 14 Uhr stand ich mal kurz auf, ging runter in die Küche und machte mir 2 Schinken-Käse-Toasts. Ich hörte Anna draußen singen und schob den Vorhang beiseite. Sie saß in der Grünfläche neben dem Bus im Gras, umringt von 20 oder 25 Jugendlichen. Carlos spielte auf der Gitarre, Dimitri auf der Ziehharmonika. Ein Mädchen, das neben Anna saß, begleitete sie auf ihrer eigenen Gitarre und mehrere Kids besorgten die Percussion mit Tambourins, Maracas, Bongos und Congas. Offensichtlich alle aus unserem Bestand. Anna sah glücklich aus, wie ich sie nie zuvor gesehen hatte und vielleicht auch danach nie wieder. Ich beobachtete sie eine Weile, während ich meine beiden Toasts aß, dann ging ich wieder nach oben, um noch eine Runde zu schlafen. Denis Diderot über die Enzyklopädie. Dieses Werk wird sicher mit der Zeit eine Umwandlung der Geister mit sich bringen, und ich hoffe, dass die Tyrannen, die Unterdrücker, die Fanatiker und die Intoleranten dabei nicht gewinnen werden. Kurz nach 15 Uhr weckte mich lauter Krach, der irgendwie versuchte, nach Musik zu klingen. Ein vielstimmiges Rasseln, Scheppern und Trommeln, eine Trillerpfeife, die durch Mark und Bein ging, und immer wieder Rufe, die ich nicht verstand. Was zur Hölle war das? Ich seufzte. Es war ohnehin Zeit, aufzustehen. Ich sollte mal unsere E-Mails checken, also zog ich mich an und verließ den Bus, um in die Stadthalle hinüberzugehen. Die Gruppe von Jugendlichen vor unserem Bus war inzwischen auf mehrere Dutzend angeschwollen. Sie saßen nicht mehr im Gras, sondern sie tanzten. Und sie musizierten. Unsere Trommeln, Rasseln und anderen Instrumente hatten natürlich längst nicht ausgereicht, um alle auszurüsten. Also war man erfinderisch gewesen. Einige Jungs trommelten auf Eimern, 2 Mädchen verwendeten die Deckel unserer Kochtöpfe als Chinellen, eine große Gruppe von fast 20 Leuten hatte Plastikflaschen mit Kieselsteinen gefüllt und rasselte im Rhythmus. Apropos Rhythmus, den gab Eugene vor. Er stand in der Mitte des ganzen chaotischen Treibens auf einem Sessel, eine Trillerpfeife im Mund, einen Stock in der Hand und dirigierte. »Samba«, rief Anna, als sie mich sah. »Mach mit!« Ich schüttelte den Kopf. »Bin gerade erst aufgestanden. Ich gehe mal E-Mails checken.« »Ach, du bist langweilig«, rief sie. Aber dann drehte sie mir auch schon den Rücken zu und tanzte wieder in die Menge hinein. Ich suchte Harald, um ihn zu bitten, mir einen Internetzugang zu organisieren, und fand ihn mit sorgenvoller Miene mit 4 anderen Männern beisammenstehen. Der kleinste der Typen gestikulierte aufgebracht. Als Harald mich sah, eilte er sofort auf mich zu. Noch bevor ich etwas sagen konnte, flüsterte er: »Polizei.« »Was? Sie haben Angst, dass ihr die Stadthalle beschädigt?« »So ein Blödsinn«, sagte ich. »Dann komm mit und klär das auf«, sagte er, machte am Absatz kehrt und eilte zu der Gruppe zurück. Ich folgte ihm. Harald stellte mir die Leute vor. 2 waren von der Verwaltung der Stadthalle, 2 von der Polizei. Sie müssen verstehen, das ist ein historischer Bau, sagte einer von den Stadthallenleuten. Es war der Kleine. Ich zuckte mit den Achseln. Ist das nicht jeder Bau, wenn mal der letzte Ziegelstein gesetzt ist? Ach was, ich werde nicht dulden, dass Sie und Ihre Leute diese Hallen beschädigen. Wenn wir gewusst hätten, dass hier Punks herkommen. Es war ein Fehler einer Mitarbeiterin, dass sie die Halle freigegeben hat. Das hätte nie passieren dürfen. Dürfen Punks nicht in historischen Gebäuden feiern? Ist das nur etwas fürs Establishment, oder wie soll ich das verstehen? Ach, verstehen Sie doch, was Sie wollen, fauchte der Mann. Sein Kopf lief dunkelrot an. Jetzt mal in aller Ruhe, sagte ein anderer Mann, einer der Polizisten. Sie wissen, dass Ihre Gruppe sich schon einige Zeit am Rande der Legalität bewegt. Es gibt einige dokumentierte Sachbeschädigungen, bei denen Sie historische Gebäude besprayt haben. Ich runzelte die Stirn. Meines Wissens haben wir immer auf die Straße oder den Bürgersteig vor einem solchen Gebäude gesprayt. Öffentlicher Raum. Auch das ist Sachbeschädigung. Und Sie haben manchmal auch Tafeln und Schilder beschriftet. Und Ihre Aktion bei MTV gestern hat Privateigentum beschädigt. Hat uns MTV angezeigt? Fragte ich. Der Polizist schüttelte den Kopf. Meines Wissens nicht. Aber ich gehe davon aus, dass die ganze Aktion auch vorab besprochen war, nicht wahr? Er lächelte. Ich lächelte zurück. Da täuschen Sie sich. Aber wir werden euch klagen, wenn diesem Haus nur ein einziges Haar gekrümmt wird, schrie der kleine Choleriker. Dieses Haus hat Haare? Fragte der Polizist, sichtlich genervt von dem Kerl. Es wird nichts passieren, sagte ich. Wir sind ja keine Vandalen. Okay, sagte der Polizist. Ich werde meine Leute im Publikum verteilen und wir beide bleiben in engem Kontakt. Das könnte kompliziert werden. Ich werde beim Konzert nämlich auf der Bühne stehen. Und bringen Sie diese Horde da draußen zur Vernunft, schrie der Kleine. Welche Horde? Die im Park, die den Lärm hier verursacht. Das ist Samba, sagte ich. Die Jugendlichen sollen ruhig weiter Musik machen, sagte der Polizist. Das beschäftigt sie und kostet eine Menge Energie. Beides ist gut. 18.30 Uhr. Die Gruppe im Park war auf fast 200 Leute angewachsen. Die Samba-Band bestand schon aus rund 50 Mitgliedern, die so auf ziemlich allem rumtrommelten, worauf man nur Lärm erzeugen konnte. Inzwischen hatten sie den Rhythmus wirklich drauf. Eugene hatte Koordination in den Lärm gebracht. Cool, sagte Anna und ich nickte. Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit Emergenz, von lateinisch emergere, auftauchen, hervorkommen, bezeichnet man das Entstehen neuer Strukturen oder Eigenschaften aus dem Zusammenwirken der Elemente in einem komplexen System. Als emergent werden Eigenschaften eines Ganzen bezeichnet, die sich aus den einzelnen Teilen nicht direkt herleiten lassen und nur aus dem Zusammenwirken der Teile, das heißt aus ihrem Prozess heraus, erklärbar sind. Das Konzert sollte ursprünglich um 9 beginnen, aber Harald bat uns, erst später anzufangen. All jene Leute, die von der Verlegung nichts gehört hatten und an die ursprüngliche Location kamen, sollten die Gelegenheit erhalten, rechtzeitig in die Stadthalle zu kommen. »Das sind nur ein paar hundert Meter Luftlinie, aber trotzdem beginnt nicht vor 10«, sagte er. »Eure Aktion ist heute den ganzen Tag auf MTV wiederholt worden und euer Konzert war den ganzen Tag Gesprächsthema im lokalen Radio. Es werden wirklich viele, viele Leute kommen.« »Okay«, sagte Eugene. »Um 8:30 war die Bude bereits ziemlich voll.« Eugene und ich rauchten vor der Tür zum Backstage-Bereich eine Zigarette und beobachteten die Menge. »Was schätzt du?«, fragte er. 600? »Mindestens, vielleicht sogar 800.« »Wow, um 9 ist die Halle gerammelt voll. Es macht keinen Sinn, bis 10 Uhr zu warten.« »Wir haben es zugesagt. Außerdem, wer weiß, vielleicht übersteigen wir die 1000er-Marke.« Kurz nach 9 Uhr gesellte sich Dimitri zu uns. »Vielleicht bin ich ja paranoid, aber ich könnte schwören, wir hatten noch nie so viel Polizei im Publikum.« »Nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her sind«, sagte ich und erzählte ihnen von meinem Gespräch am Nachmittag. »Die Menge wird unruhig«, sagte er. »Ich, tja, jetzt brauchen wir eine Vorgruppe.« »Dimitri, was schätzt ihr, sind das schon mehr als 1000?« »Ich, schwer zu sagen.« Aber sicher nicht viel weniger. Eugene, wir haben eine Vorgruppe. Dimitri und ich sahen uns fragend an. Wen? Fragte ich schließlich. Die Sambanistas, sagte Eugene. Im Park spielten immer noch ein paar Dutzend Jugendliche Samba und tanzten dazu. Sie schienen gar nicht aufhören zu wollen. Wir hatten schon darüber gescherzt, ob sie überhaupt noch aufs Konzert kommen würden. Jetzt holten wir sie. Anna ging mit einem langen Stab als Taktstock in der Hand vorne weg, aber es war Eugene, der mit seiner Trillerpfeife den Rhythmus kontrollierte. Wir zogen in Viererreihen in die große Halle ein, gingen bis in die Mitte und stellten uns dann im Kreis auf. Rund um uns bildete das Publikum sofort eine tanzende Masse, die uns zu verschlucken schien. Die ganze Halle bebte, es war heiß und feucht, die Luft roch nach Schweiß und guter Stimmung. Wir waren in Brasilien, wir hatten unseren Karneval. Ich weiß nicht mehr, wie lange das dauerte. Wir begannen das Konzert jedenfalls noch viel später als geplant, und ehrlich gesagt ist mir davon nichts mehr in Erinnerung. Aber diesen ersten Auftritt mit den Sambanistas werde ich wohl nie vergessen. Ende Teil 12.